Karel Čapek, Der Krieg mit den Molchen. Erstes Buch, Andreas Scheuchzeri, Das wunderliche Wesen des Kapitän van Toch. Sucht man die kleine Insel Tanamasa auf der Landkarte, findet man sie gerade am Äquator, ein Stück westlich von Sumatra. Fragt man jedoch den Kapitän Jan van Toch an Bord des Schiffes Kandung Bandung, was denn dieses Tanamasa sei, vor dem er gerade vor Anker gegangen ist, so würde er eine Weile fluchen und dann sagen, dass dies das dreckigste Loch der gesamten Sunda-Inseln sei, dass der einzige mit Verlaub Mensch, der dort lebt, ein besoffener Wirt sei und dass, wenn es etwas Verdammtes auf dieser Welt gibt, dann dieses verdammte Leben auf diesem verdammten Tanamasa, mein Herr, worauf man ihn wahrscheinlich fragen würde, weshalb er denn hier seine verdammten Anker geworfen habe. Und er würde gereizt aufschnauben und etwas davon brummen, dass die Kandung Bandung nicht nur wegen dieser verdammten Kopra oder wegen Palmöl herfahren würde. Das verstehe sich von selbst. Und außerdem geht sie das gar nichts an, mein Herr. Wenn man jedoch, statt unverschämte Fragen zu stellen, den Kapitän Jan van Toch vor sich hin brummen und fluchen lässt, kann man mehr erfahren. Also sehen Sie, mein Herr, wird der Kapitän dann hervorstoßen, den Kerlen bei uns in Amsterdam fällt da was ein. Perlenmensch, sehen Sie sich nach Perlen um. Die Leute sind jetzt angeblich verrückt nach Perlen und so. Hier wird der Kapitän entrüstet ausspucken. Natürlich, den Zaster in Perlen anlegen. Das kommt daher, weil ihr Menschen ewig irgendwelche Kriege oder was haben wollt. Angst ums liebe Geld, das ist es. Und das nennt man Krise, mein Herr. Das sagt sich so leicht, Perlen, mein Herr. Auf Ceylon sind sie schon für 5 Jahre im Voraus geplündert. Auf Formosa hat man die Perlenfischerei überhaupt verboten. Na, dann sehen Sie doch zu, Kapitän van Toch, dass sie neue Fanggründe entdecken, klappern sie doch die verdammten kleinen Inseln ab. Vielleicht finden sie dort ganze Muschelbänke. Der Kapitän wird geringschätzig in ein himmelblaues Sacktuch trompeten. Die Landratten in Europa stellen sich vor, dass man hier noch etwas finden kann, wovon niemand weiß. Mein Gott, sind das Trottel. Wenn jemand glaubt, dass er hier noch etwas finden kann, woran man verdienen könnte, dann glückliche Reise, mein Herr. Mein Herr, wenn es in den ganzen verdammten Tropen noch etwas gäbe, was ein Dubbeltje wert ist, würden 3 Agenten dabei stehen und mit ihren Rotzfahnen den Schiffen von 7 Ländern zuwinken, damit sie anhalten. So ist das, mein Herr. Kapitän van Toch bemüht sich mit aller Macht, seinen gerechten Zorn zu unterdrücken, was ihm nach längerem Wettern auch gelingt. Ich soll tun, als ob ich Palmöl aufkaufen würde und dabei soll ich Muschelbänke suchen. Vielleicht wird man von mir noch verlangen, dass ich irgendein jungfräuliches Eiland entdecke, nicht? Ist doch keine Arbeit für einen ehrlichen Handelskapitän, mein Herr. Nein, mein Herr. Und so kommen wir nach langen Vorbereitungen und Umständen schließlich dazu, dass der Kapitän des holländischen Schiffes Kandung Bandung, Jan van Toch, ächzend und mit seinem Schicksal hadernd ins Boot steigt, um im Kampong auf Tanamasa an Land zu gehen und mit dem versoffenen Wirt über gewisse geschäftliche Dinge zu verhandeln. »Sorry, Captain«, sagte der Wirt schließlich, »aber hier auf Tanamasa wachsen keine Muscheln.« »Und gibt es hier nicht ein Stück Küste?« fragte der Kapitän, »wo niemand ins Wasser geht?« Der Wirt schüttelte den Kopf. »Nein, Herr, höchstens die Devil Bay, aber das ist nichts für Sie. Es gibt dort Teufel, Herr, Seeteufel.« »Seeteufel? Diese Fische?« »Keine Fische«, erwiderte der Wirt ausweichend. »Einfach Teufel, Herr. Unterseeteufel. Die Leute sagen Tapa dazu. Tapa. Sie haben angeblich eine Stadt dort, die Teufel. Soll ich Ihnen einschenken? Und wie sieht dieser Unterseeteufel aus? Der Wirt zuckte die Achseln. Wie ein Teufel, Herr. Ich habe ihn einmal gesehen. Das heißt, nur seinen Kopf. Ich kam mit dem Boot von Cape Harlem zurück und auf einmal steckte es gerade vor mir seine Rübe aus dem Wasser. Na und? Wie sieht es aus? Ein Kürbis hat es. Wie ein Mensch, Herr. Aber ganz kahl. War es nicht doch ein Mensch? Nein, Herr. An der Stelle geht doch kein Mensch ins Wasser. Und dann splinzelte mich mit den unteren Augenlidern an, Herr. Der Wirt erschauerte. Mit den unteren Augenlidern, die übers ganze Auge reichen. Das ist ein Tapper. Aber kein vernünftiger Mensch hat in der Devil Bay was zu suchen. Der Kapitän Jan van Toch wurde puterrot. Was wollen wir sehen? Sagte der Kapitän und erhob sich mit der ganzen Wucht seiner gut 200 Pfund. Nachmittags stieß vom holländischen Schiff Kandung Bandung ein Boot ab, in dem insbesondere anwesend waren Kapitän Jan van Toch, der Schwede Jensen, der Isländer Gudmundsson, der Finne Gilemainen und zwei singalesische Perlentaucher. Das Boot steuerte direkt auf die Bucht Devil Bay zu. Um 3 Uhr, als die Ebbe ihren tiefsten Punkt erreichte, stand der Kapitän am Ufer. Das Boot kreuzte etwa 100 Meter vor der Küste, um vor Haien warnen zu können. Und die beiden singalesischen Taucher warteten mit dem Messer in der Hand auf das Zeichen, ins Wasser zu springen. »Also du jetzt!« gebot der Kapitän dem längeren der beiden. 4 Minuten und 20 Sekunden später tauchte etwa 60 Meter weiter links ein brauner Kopf auf. Mit einer seltsamen, verzweifelten und gleichzeitig beängstigend verkrampften Hast kletterte der Singalese auf die Felsen, in einer Hand das Messer, in der anderen eine Perlmuschel. Das Gesicht des Kapitäns verfinsterte sich. »Nun, was ist?« fragte er scharf. Der Singalese rutschte immer noch über die Felsen und stöhnte laut vor Grauen. »Was ist passiert?« schrie der Kapitän. »Sahib, Sahib«, stieß der Singalese hervor und sank mit pfeifendem Atem zu Boden. »Sahib, Sahib«, »Haie?« »Jins«, stöhnte der Singalese. »Teufel, Herr, Tausende, Tausende von Teufeln!« Er bedeckte die Augen mit den Fäusten. »Lauter Teufel, Herr!« »Zeig die Muschel her«, befahl der Kapitän und öffnete sie mit dem Messer. Eine kleine, reine Perle war drin. »Und mehr hast du nicht gefunden?« Der Singalese holte noch 3 Muscheln aus dem Säckchen hervor, das ihm um den Hals hing. »Es gibt dort Muscheln, Herr, aber die Teufel bewachen sie. Sie blickten mich an, als ich sie abschnitt.« Seine zottigen Haare sträubten sich. Der Kapitän öffnete die Muscheln. 2 waren leer. In der 3. war eine Perle wie eine Erbse, rund wie ein Quecksilbertropfen. »Brauchst keine Angst zu haben, Junge. Und wie sehen die Teufel aus?« »Wie kleine Kinder«, wimmerte der Singalese. »Sie haben einen Schwanz, Herr, und sie sind so groß«, er zeigte etwa 1,20 Meter an. »Sie standen um mich herum und schauten zu, was ich da machte. Sie bildeten einen Kreis um mich.« Der Kapitän blickte sich nach dem anderen Singalesen um. Er stand etwa 150 Meter weiter weg und wartete gleichmütig, die Arme verschränkt. Der Kapitän gab ihm stumm einen Wink und er kleine Singalese sprang ins Wasser. 3 Minuten und 50 Sekunden später tauchte er wieder auf und klammerte sich mit immer wieder abrutschenden Händen an die Felsen. »So komm schon«, rief der Kapitän. Aber dann blickte er genauer hin und schon sprang er von Fels zu Fels jenen verzweifelt Halt suchenden Händen entgegen. Man möchte nicht glauben, wie so eine Masse springen kann. Im letzten Augenblick ergriff er eine der Hände und zog den Singalesen keuchend aus dem Wasser. Dann ließ er ihn auf die Steine nieder und trocknete sich den Schweiß ab. Der Singalese blieb regungslos liegen. Ein Schienbein war bis auf den Knochen zerschunden, offensichtlich von einem Stein. Aber sonst war er ganz. Der Kapitän hob eines seiner Lider, nur das Weiße des verdrehten Auges war zu sehen. Er hatte weder Muscheln noch Messer. Erst auf dem Schiff kam der kleine Singalese wieder zu sich. Er saß mit den Knien unter dem Kinn da und zitterte am ganzen Körper. Der Kapitän schickte die Leute weg und setzte sich breitbeinig hin. »Also heraus damit«, sagte er. »Was hast du dort gesehen?« »Chins, Sahib«, flüsterte der kleine Singalese. Kapitän Van Toch räusperte sich. »Gab es dort Muscheln?« »Ja, Sahib.« Kapitän Van Toch setzte das Kreuzverhör mit nicht geringer Geduld und Gründlichkeit fort. »Ja, es gebe dort Teufel. Wie viele? Nun, Tausende und Tausende. Sie sind ungefähr so groß wie ein 10-jähriges Kind, herr und fast schwarz. Im Wasser schwimmen sie und auf dem Grund gehen sie auf 2 Beinen, auf 2 Beinen, Sahib, wie Sie oder ich, aber dabei wackeln sie mit dem Körper, so und so, immer nur so und so. Ja, Herr, sie haben auch Hände, wie Menschen. Nein, keine Krallen, eher sind es Kinderhände. Nein, Sahib, sie haben keine Hörner und keine Haare. Ja, einen Schwanz haben sie, ungefähr so wie ein Fisch, aber ohne Schwanz, Flosse und einen großen Kopf. Nein, sie sagten nichts, Herr. Es war nur so, als ob sie schmatzen würden. Als der Singalese in etwa 16 Meter Tiefe Muscheln abschnitt, fühlte er eine Berührung am Rücken wie von kleinen kalten Fingern. Er drehte sich um und es waren ihrer Hunderte und Aberhunderte. Da ließ er Messer und Muscheln fallen und sah zu, dass er nach oben kam. Dabei stieß er gegen einige Teufel, die über ihm schwammen, und was dann kam, weiß er nicht mehr. Gegen 6 Uhr ließ sich Kapitän Van Toch mit dem Boot wieder ins Kampong bringen und ging geradewegs zum Wirt. Dann saß er auf der Wellblechveranda, hielt ein dickwandiges Glas mit Palmwein zwischen seinen feisten Fingern und trank und spuckte und glotzte unter seinen buschigen Augenbrauen. Langsam begann der Kapitän, blutunterlaufene Augen zu bekommen und konnte seine Finger nur noch mühsam krümmen. Es dämmerte schon, als er aufstand und die Hose hochzog. »Wohin gehen Sie, Herr?« fragte der Wirt. »In die Hölle«, grunzte der Kapitän Jan van Toch. »Die Devil Bay anschauen.« An diesem Abend begann das mit dem wunderlichen Wesen des Kapitän Jan van Toch. Herr Gollombeck und Herr Valenta. Es herrschte ein heißer Redaktionssommer, wo nichts, aber auch rein gar nichts geschieht, wo keine Politik gemacht wird und wo es auch keine europäische Situation gibt. Und doch erwarten auch in dieser Zeit die Zeitungsleser in der Agonie ihrer Langeweile an den Stränden oder im schütteren Schatten der Bäume durch Hitze, Natur, ländliche Stille und überhaupt das gesunde und einfache Leben im Urlaub demoralisiert, dass wenigstens in der Zeitung etwas Neues und Erfrischendes stünde. Ein Mord oder ein Krieg oder ein Erdbeben. Kurz, etwas. Und wenn es nicht drin steht, werfen Sie die Zeitung hin und sagen empört, dass doch in der Zeitung nichts, aber auch gar nichts drin steht und dass es sich gar nicht lohnt, reinzuschauen und dass Sie sie abbestellen werden. Und unterdessen sitzen in der Redaktion 5 oder 6 vereinsamte Leute, denn die übrigen Kollegen sind auch in Urlaub, wo sie empört die Zeitung hinwerfen und sich beschweren, dass jetzt in dieser Zeitung nichts, aber auch gar nichts drin steht. »Ich war am Sonntag in Jewitschko«, ließ sich ein Redakteur zögernd vernehmen. »Na und? Da soll angeblich irgendein Kapitän van Toch Urlaub machen. Er soll dort in Jewitschko auch geboren sein.« »Na, was für ein van Toch? Na, so ein Dicker. Er soll Kapitän zur See sein, dieser van Toch. Es heißt, dass er da irgendwo Perlen gefischt haben soll.« Herr Golombek blickt Herrn Valenta an. »Und wo hat er sie gefischt?« »Auf Sumatra und auf Celebes. Und überhaupt da unten irgendwo. 30 Jahre lang soll er dort gelebt haben.« »Mensch, das wäre was«, sagt Herr Valenta. »Das könnte eine prima Reportage abgeben.« »Golombek, hm? Fahren wir?« »Wir können es zumindest versuchen«, meint Herr Golombek und rutscht vom Tisch herunter, auf dem er saß. »Der Herr dort ist es«, sagt der Wirt in Jewitschko. Im Garten saß breitbeinig ein dicker Herr mit weißer Mütze an seinem Tisch, trank Bier und fuhr mit dem dicken Zeigefinger gedankenverloren über die Tischplatte. Die beiden Herren gingen auf ihn zu. »Redakteur Valenta, Redakteur Golombek.« Der dicke Herr hob den Blick. »What? Wie?« »Ich bin Redakteur Valenta und ich?« »Redakteur Golombek.« Der dicke Herr erhob sich würdevoll. »Captain van Toch, very glad. Setzt euch, Jungs.« Die beiden Herren nahmen bereitwillig Platz und legten ihre Schreibblöcke vor sich auf den Tisch. »Und wie lange sind Sie schon Kapitän?« 20 Jahre, Junge.« »Aber da haben Sie, Herr Kapitän, in diesen 20 Jahren ein schönes Stück Welt gesehen, nicht wahr?« »Yes, ein Stück schon, yes. Und wo waren Sie so überall?« »Java, Borneo, Philippines, Fiji Islands, Solomon Islands, Caroline, Samoa, damned Clipperton Island, a lot of damned islands, Junge. Warum?« Oder nur so, weil es interessant ist. Wir möchten darüber gern mehr von Ihnen hören, wissen Sie?« »Aha. Ihr seid von der Police, Polizei. Nicht?« »Nein, Herr Kapitän, wir sind von der Zeitung.« »Herr van Toch, wir sind zu Ihnen gekommen, damit Sie uns etwas aus Ihrem Leben erzählen.« »Warum?« »Na, wir bringen das dann in der Zeitung. Das interessiert die Leute sehr, wenn sie von fernen Inseln lesen, wissen Sie. Und was da Ihr Landsmann alles gesehen und erlebt hat, ein Tscheche, ne? Einer aus Jewitschko.« Der Kapitän nickte. »Das stimmt, Jungs. Ich bin der einzige Captain von ganz Jewitschko. Jungs, habt ihr Geld?« Die beiden Herren sahen sich etwas unsicher an. »Sehen Sie, wenn Sie uns viel erzählen, dann schreiben wir das in die Zeitung. Und Sie bekommen Geld dafür.« »Wie viel?« »Vielleicht sogar ein paar Tausende«, sagte Herr Golombek freigebig. »In Pounds of Sterling?« »Nein, nur in Kronen.« Kapitän van Toch schüttelte den Kopf. »Dann nicht. Das habe ich selber, Jungs.« Er fischte ein dickes Bündel Banknoten aus der Hosentasche. »You see?« Dann stemmte er die Ellbogen auf den Tisch und beugte sich zu den beiden Herren hinüber. »Meine Herren, ich hätte ein Big Business für euch. Aber da müsstet ihr mir 15, warte mal, ja, 15 Millionen Kronen geben. Also? Die beiden Herren sahen sich wieder unsicher an. Redakteure haben nämlich ihre Erfahrungen mit den merkwürdigsten Typen von verrückten Betrügern und Erfindern. Moment, sagte der Kapitän, ich kann euch etwas zeigen. Er fuhr mit seinen dicken Fingern in der Westentasche herum, fischte etwas hervor und legte es auf den Tisch. Es waren 5 kirschkerngroße rosa Perlen. Versteht ihr was von Perlen? Was kann das kosten? Hauchte Herr Wallinter. Tja, lots of money, Junge, aber ich habe das nur zum Vorzeigen, als Muster. Also, wie? Macht er mit? Fragte er und reichte ihnen über den Tisch die breite Hand. Herr Van Toch, so viel Geld. Warte, gebot der Kapitän. Ich weiß, du willst dein schönes Geld nicht nur so hergeben. Das lobe ich dir, Junge. Aber du gibst es für ein Schiff. You see? Du kaufst das Schiff, du bist der Ship-Owner und kannst mitfahren. Yes, das kannst du. Damit du siehst, was ich mit deinem Geld mache, aber das Geld, was wir dort machen, das geht 50-50. Das ist ein ehrliches Business, nicht? Aber Herr Van Toch, brachte Herr Gollombeck schließlich etwas beklommen hervor, wir haben doch gar nicht so viel Geld. Tja, das ist noch was anderes, sagte der Kapitän. Sorry. Ja, aber dann weiß ich nicht, meine Herren, warum ihr zu mir gekommen seid. Ja, damit Sie uns etwas erzählen, Kapitän. Sie müssen noch eine Menge Erfahrungen gemacht haben. Ja, also das habe ich, Junge. Erfahrungen habe ich. Haben Sie mal Schiffbruch erlitten? Was? Shipwrecking? Also das nicht. Was glaubst du denn? Wenn du mir ein gutes Schiff gibst, dann kann ihr nichts passieren. Jungs, sagte er plötzlich, ich wüsste ein Schiff, ein feines Schiff und billig für das Geld. Sie liegt in Rotterdam. Jetzt sind Schiffe schrecklich billig, wie altes Eisen. Sie ist nur 6 Jahre alt und läuft mit Dieselmotor. Wollt ihr sie sehen? Wir können nicht, Herr Van Toch. Tja, ihr seid komische Menschen, seufzte der Kapitän und schneuzte geräuschvoll in sein himmelblaues Sacktuch. Und ihr wisst doch nicht, wer hier ein Schiff kaufen möchte? Hier in Jewitschko? Yes, hier oder hier herum. Ich möchte, dass das große Geschäft da hereinkommt. In my country. Herr Gollombeck erinnerte sich an etwas. Sagen Sie, kennen Sie vielleicht Herrn Bondi? Bondi? Überlegte Kapitän Van Toch. Aber ja, zum Teufel, polterte der Kapitän erfreutlos. Da hast du recht, Junge. Das ist der, der die Kurzwaren am Marktplatz hatte, yes? Bondi, wie hieß er denn nur? Max Bondi. Der hat also jetzt ein Geschäft in Prag? Nein, das war wohl sein Vater. Dieser Bondi heißt G.H., Präsident G.H. Bondi, Kapitän. G.H.? Der Kapitän wiegte den Kopf. G.H. Da gab es keinen G.H. Höchstens der Gustl Bondi. Aber das war kein Präsident. Also der kann es nicht sein. Doch, der wird es schon sein. Herr Van Toch, es muss doch Jahre her sein, dass Sie ihn zum letzten Mal gesehen haben. Ja, da hast du recht. Ja, das ist Jahre her. Stimmte der Kapitän zu. 40 Jahre, Junge. Das kann sein, dass der Gustl schon groß ist. Und was ist er? Er ist Präsident der MEAS, wissen Sie? Dieser großen Fabrik für Kessel und solche Dinge. Na und noch Präsident von 20 verschiedenen Gesellschaften und Kartellen. Ein sehr großer Herr, Herr Van Toch. Industriekapitän. Kapitän? staunte Kapitän Fantoch. Dann bin ich also doch nicht der einzige Kapitän aus Jewitschko. Teufel, der Gustl ist also auch Captain. Da sollten wir uns mal treffen. Und hat er Geld? Und wie? Sündhaft viel Geld, Herr Fantoch. Der wird seine paar hundert Millionen haben. Der reichste Mann in unserem Land. Kapitän Fantoch setzte eine tiefernste Miene auf. Und auch Captain. Das dank ich dir, Junge. Na, da werde ich ihn also anlaufen, diesen Bondi. Yes, Gustl Bondi, I know. Und jetzt ist er Captain G.H. Bondi. Tja, die Zeit vergeht, seufzte er melancholisch. Herr Kapitän, wir müssen schon gehen, sonst verpassen wir den Abendzug. Tja, dann begleite ich euch zum Hafen, sagte der Kapitän und begann, die Anker zu lichten. Sehr froh, dass ihr gekommen seid. Ich kenne einen Redakteur in Surabaya. Yes, a good friend of mine. Gewaltiger Säufer, Jungs. Wenn ihr wollt, besorge ich euch eine Stelle bei der Zeitung in Surabaya. Nicht? Ne? Na ja, wie ihr wollt. Und als der Zug anfuhr, winkte Kapitän Fantoch langsam und feierlich mit dem riesigen blauen Taschentuch. Dabei fiel eine große, unregelmäßige Perle in den Sand. Eine Perle, die keiner mehr fand. G.H. Bondi und sein Landsmann. Je größer einer ist, umso weniger steht bekanntlich auf seinem Türschild geschrieben. Beim alten Herrn Max Bondi in Jewitschko musste noch über dem Laden zu beiden Seiten der Tür sowie an den Fenstern mit großen Buchstaben geschrieben stehen, dass hier Max Bondi ist, Geschäft mit Kurzwaren aller Art, Brautausstattungen, Bettzeug, Handtücher, Wischtücher, Tischtücher und Bezüge, Kattun und Gradei, Seidegardinen, Lambrequins, Posamenterien und sämtlicher Nebedarf, gegründet 1885. Sein Sohn, G.H. Bondi, Industriekapitän, Präsident der MEAS, Kommerzienrat, Börsenrat, Vizepräsident des Industriellen Verbandes, Consulado de la República Ecuador, vielfaches Aufsichtsratmitglied und so weiter, hat nur noch ein kleines, schwarzes, gläsernes Schild mit der goldenen Inschrift am Haus. Bondi. Nicht mehr. Nur Bondi. Ich glaube, beim Papst steht auch nur Pius an der Tür. Kein Titel und keine Zahl. Vor diesem gläsernen Schild blieb eines heißen Tages ein Herr mit weißer Kapitänsmütze stehen und trocknete sich seinen gewaltigen Nacken mit einem blauen Taschentuch ab. Ein verdammt vornehmes Haus, dachte er und zog etwas verunsichert am Messingknopf der Hausglocke. In der Tür erschien der Portier Povondra, musterte den dicken Herrn von den Schuhen bis zu den goldenen Tressen an der Mütze und sagte reserviert, »Bitte?« »Also, Junge«, ließ der Herr seine gewaltige Stimme erdröhnen, »wohnt hier ein Herr Bondi?« »Sie wünschen?« fragte Herr Povondra frostig. »Sagen Sie ihm, dass Captain Fantoch aus Surabaya mit ihm sprechen möchte,« und reichte Herrn Povondra eine Visitenkarte. Herr Povondra neigte den Kopf zur Seite und zögerte. »Soll ich ihm sagen, dass Herr Bondi nicht zu Hause ist? Oder dass ich bedauere, aber Herr Bondi hat gerade eine wichtige Konferenz? Es gibt Besucher, die man anmelden muss, und andere, die ein richtiger Portier selbst erledigt.« Herr Povondra spürte ein peinliches Versagen seines Instinkts, nachdem er sich in solchen Fällen zu richten pflegte. Dieser dicke Herr passte irgendwie nicht in die üblichen Kategorien unangemeldeter Besucher. Währenddessen schnaubt Kapitän Fantoch weiter und wischt sich mit dem Taschentuch die Glatze ab. Dabei blinzelt er so arglos mit seinen blauen Augen. Herr Povondra beschloss, alle Verantwortung auf sich zu nehmen. »Treten Sie bitte ein«, sagte er. »Ich werde Sie beim Herrn Rat anmelden.« In seinem Arbeitszimmer betrachtet G.H. Bondi nachdenklich die Visitenkarte des Kapitäns. »Was will er denn?« fragte er misstrauisch. »Kann ich leider nicht sagen«, murmelt Herr Povondra respektvoll. Herr Bondi hält die Visitenkarte immer noch in der Hand. Ein eingeprägter Schiffsanker. Captain Jan van Toch, Surabaya. Ein Hauch von Fernweh, streift Herrn Bondi. Surabaya. Und gerade heute ist so ein tropisch heißer Tag. Surabaya. Dann bringen Sie ihn herein, befiehlt Herr Bondi. In der Tür erscheint ein massiger Mann mit Kapitänsmütze und salutiert. G.H. Bondi geht ihm entgegen. Very glad to meet you, Captain. Please come in. Grüße Gott, Herr Bondi, ruft der Captain freudig. Sie sind Tscheche? Fragt Herr Bondi verwundert. Yes, Tscheche. Wir kennen uns doch, Herr Bondi. Von Jewitschko. Kremer van Toch, do you remember? Aber natürlich, sagt sich G.H. Bondi erfreut. Menschenskind, sind Sie nicht der van Toch, mit dem wir uns in Jewitschko immer geprügelt haben, als wir noch klein waren? Tja, das werde ich wohl sein, Herr Bondi, stimmte der Kapitän würdig zu. Wir haben uns oft geprügelt, aber Sie waren stärker als ich, gab Herr Bondi sportlich zu. Yes, das war ich. Naja, Sie waren so ein schwacher Typ, Herr Bondi, und haben arg den Arsch versohlt bekommen. Arg habe ich. Das stimmt, erinnerte sich G.H. Bondi bewegt. Aber so nehmen Sie doch Platz, Landsmann. Das ist aber nett, dass Sie sich meiner erinnert haben. Wo kommen Sie jetzt eigentlich her? Kapitän van Toch ließ sich würdevoll im Ledersessel nieder und legte die Mütze auf den Boden. Ich nehme hier meine Ferien, Herr Bondi. Tja, nicht wahr? That's so. Ich möchte Ihnen was erzählen, Herr Bondi. Eine sehr interessante Sache, Junge. Kapitän van Toch blickte sich unruhig um. Suchen Sie was, Kapitän? Yes. Du trinkst kein Bier, ne, Herr Bondi? Ich habe ja so einen Durst bekommen auf der Reise von Surabaya bis hierher. Der Kapitän begann in seiner tiefen Hosentasche zu kramen und holte ein blaues Taschentuch, ein Leinwandsäckchen mit irgendwas drin, einen Tabakbeutel, ein Messer, einen Kompass und ein Bündel Banknoten hervor. »Ich würde jemand Bier holen lassen, vielleicht den Steward, der mich da in die Kabine gebracht hat.« Herr Bondi klingelte. »Lassen Sie, Kapitän.« Unterdessen erschien Herr Povondra lautlos in der Tür. »Bringen Sie Bier«, befahl Herr Bondi. Herr Povondra hob die Brauen. »Bier? Und wie viel?« »A gallon«, schnarrte der Kapitän. »Also, ich habe da Neuigkeiten, Herr Bondi. Von den Sunda Islands. See? Dort könnte man ein Riesengeschäft machen, Herr. A big business. Aber dazu müsste ich eine ganze, wie sagt man, Story erzählen. Geschichte? Yes. Also eine ganze Geschichte, Herr.